Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Welche vier Themenpunkte waren das, die ihr euch grundsätzlich fürs nächste Jahr auf die Agenda gesetzt habt? ÖPNV, Open Government, Bildung, Kommunen. Okay, ja, damit ich mir das mal merken kann. Wobei Bildung jetzt nicht mehr so der Renner ist, nachdem Frau Lörmann ihre Inklusionspläne zurückgestellt hat. Das heißt, sie will sie definitiv aus dem Wahlkampf raushalten. Ja, also, gerade dadurch wird Bildung doch zu einem massiven Thema, weil sie nämlich auf der anderen Seite die Förderschulen zum Abschluss freigegeben hat. Das ist richtig. Also ich würde da auch dranbleiben, aber man hätte halt mit dem Gesetz, da gibt es ja sehr viel Kritik dran, ganz viele Punkte, die man hätte aufgreifen können, da die jetzt aber nicht Fakt werden im Moment, ist es natürlich so ein bisschen schwammig, was man da tut. Prinzipiell hast du natürlich recht. Moni hat aber den Kontext auch schon vergessen. Da läuft auch noch was. Da haben wir sogar einen Gesetzentwurf laufen. Und dazu gibt es im ersten Quartal 2013 eine Anhörung. Ja, also ich wollte mal eben kurz was einwerfen. Ich hatte noch ein Telefonat mit Achim, der jetzt ja leider nicht dabei ist. Zumindest hört und spricht er nicht. Und ich hatte auch ein Telefonat mit Nico. Und dann steht ja dieser Titel Agenda-Setting oben drüber. Ich habe mir auch noch mal die Fraktionssitzung angehört. Und das Ergebnis daraus ist ja eigentlich gewesen, dass Achim ganz laut gesagt hat, also wir werden die Medien nicht erziehen. Das wird so nicht funktionieren, dass wir ganz klar definieren als Piraten, was jetzt Thema ist. Das Gleiche hat mir Nico in einem längeren Telefonat auch gesagt und hat den Begriff Agenda Surfing genannt. Fand ich jetzt erstmal gar nicht so schlecht, mit dem Hintergedanken zu sagen, hey, es gibt ein paar Themen, wo wir dann vielleicht mit aufspringen können und das betonen können, aber wirklich festlegen, was in den Medien läuft, werden wir als Piraten nicht können. Was meint ihr dazu? Sehe ich völlig anders. Also festlegen können wir es natürlich nicht, aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck von Agenda-Setting. Aber was wir durchaus machen können, ist Aktionen liefern und Kampagnen liefern, die Medien einfach nicht übersehen können und über die sie quasi aufgrund des News-Value zu berichten gezwungen sind. Das darf natürlich nicht so laufen wie letztens mit der GEMA, aber wenn man sowas vernünftig plant, wenn man landesweit irgendwie 30, 50 Leute hat, die mitziehen, dann lässt sich das machen, da bin ich fest von überzeugt. Ich sehe das auch so. Es geht doch auch gar nicht in erster Linie um die Medien. Es geht doch zum Beispiel auch um Werbematerial, Flyer für den Wahlkampf, dass man da Themen besetzt. Also ich sehe das jetzt nicht nur auf die Medien bezogen. Also wenn Wahlkampf ist, hat man ja die Medien. Wir kriegen gerade auch richtig Steilvorlagen. Rösler will ja, hat ja so ein Positionspapier raus. Wir versuchen, die Bahn zu verscherbeln. Ne? Und wir mit unserem ÖPNV-Ding stehen natürlich völlig dagegen. Also da gibt es genügend Themen, auf die man aufspringen kann. Also das mit dem Surfing ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich denke auch, wir sollten einfach die Themen wirklich nach vorne stellen, wo wir gut sind. Nicht, wo wir irgendwie versuchen, krampfhaft etwas in den Vordergrund zu stellen. Die Energiepreise, die liegen uns doch eigentlich wohl auch sehr am Herz, beziehungsweise die Finanzierung über alle, nur die intensiv benutzenden großen Unternehmen nicht. Ist aber eigentlich ein relativ kleines Thema. Es ist insofern kein kleines Thema, weil in Zeile 70 ist ein PET 273, in dem anderen, was ich eben aus dem AG Struktur geschickt habe, da ist das Thema Energiewende, wo die Energiepreise dazugehören. Das wird einfach das Megathema sein und bleiben und auch gerade für den Wahlkampf wird das eine ganz große Rolle bei allen Parteien spielen und ist eben ein Thema, was ganz extrem beim Bürger und insbesondere bei denen, die eher prekäre Verhältnisse haben, ankommt an schmerzhaften Kosten, die dabei sind. Da muss man wirklich überlegen, was kann man tun, um die zu entlasten, um eben gleichzeitig auch die Energiewende so intelligent zu entwickeln, dass man an ein paar Stellen nicht nur Dinge tut, die im Sinne von Netzen zum Vorteil der großen Player werden und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir da Punkte entwickeln können, die sehr spannend sind und womit wir auch Aufmerksamkeit erzielen, eben halt so ein Thema klar machen zum Ändern, an diesem Beispiel auch nach und nach festzumachen. Moni, du hast gerade... Ja, mach du erst mal, Oliver. Würde ich mich aber jetzt nicht dran kaputt diskutieren. Ich weiß zufällig, dass der Kai da was in der Mache hat. Da ist auch einige Gutachten am Durcharbeiten. Würde ich lieber warten bis nächste Woche, wenn der Kai dabei sein kann. Nur ganz kurz, ist ein großes Thema, was sehr breit ist. Allerdings kann man das nicht so auf Energiepreise runterschrauben, weil in vielen Bereichen, wo wir auch im Landtag mit zu tun haben, zum Beispiel energetische Sanierung von Wohnungen oder auch Energiepreise beim Autofahren zum Beispiel, da sind eigentlich die Energiepreise zu niedrig. Und das heißt, das muss man nochmal größer auseinandernehmen, das Ding. Hätte dann okay, noch mal so- Moni, du hattest gerade was gesagt, dass es natürlich nicht nur die Fraktion betrifft, das Themensetzen, sondern auch den Landesverband in Bezug auf den Wahlkampf und die Flyer. Also im Prinzip ja doch grundsätzlich erstmal beides. Ja, klar. So, wenn wir das jetzt mal aufgreifen, ich kann mir das schon gar nicht alles merken, jetzt sind ja eine ganze Reihe von Vorschlägen gekommen von Themen, die uns bewegen. Wenn wir jetzt hingehen würden und diese Themen jetzt einfach erstmal aufschreiben, um dann vielleicht später eine Priorität zu setzen, könnte das ja schon mal ein Weg sein, ein Anfang, oder? Ich suche jetzt gerade noch das Pad, verdammt nochmal. Hat Harald doch gerade wieder gepostet. Gibt's auch noch die Sache wie? Können wir das nochmal zusammenkriegen? Dann würde ich bei den Themen einfach mal mitschreiben. Also Bildung, eins der Hauptthemen, ÖPNV, Kommunen, Urban Kommunen. Und Open Government. Das waren jetzt erst überhaupt die vier Kerndinger von der Fraktion, aber da kam ja noch einiges mehr. Ich schreibe es auch mit dazu. Und dann kam Naturschutz, Energiewende. Was ich auch für ganz wichtig halte, ist zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum. Und zwar Hintergrund der Sache ist, dass zum Beispiel Sozialwohnungen ein extremes Manko haben. Harry ist im Kontext Kommunen, soweit ich weiß, mit drin. Bitte? Ja, ist ein guter Untergrund für Kommunen, ja. Er ist im Kontext Kommunen mit drin. Oh, sorry. Habe ich aufgeschrieben so. Ja, ist ja nämlich ja nicht schlimm. Einfach mal alles reinwerfen. Wer hat noch einen? Darf ich noch was reinwerfen? Ich hatte neulich getwittert, diese Offenlegung der Gelder, die jetzt vor Weihnachten abgerufen werden konnten von den Bundestagsabgeordneten. Das war ja mit den 12.000 Euro. Das war ja schon happig. Und wie sieht das aus bei uns in den Landesparlamenten? Gibt es da was Ähnliches? Und das sollten wir dann vielleicht mal offenlegen oder anprangern oder wie auch immer. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, worum es da ging? Also es gibt ein Kontingent, das gibt es jedes Jahr, das ist ja im Prinzip sowas Ähnliches wie ein verdecktes Weihnachtsgeld. Das kriegen die Bundestagsabgeordneten aber nicht ausgezahlt, sondern sie können bestellen. Und das sind unsägliche Luxgüter teils, zum Teil sind es aber auch PCs und Gott weiß was alles, wo immer die dann hinterher hinwandern, bis zu 12.000 Euro. Ja, ist sicherlich interessant, aber ganz bestimmt nichts für Agenda-Setting. Das ist also ein separates Detailthema. Dazu kann man eine Pressemitteilung machen oder solche Geschichten, weil es ist nichts, woran man sozusagen eine Reihe von Aktivitäten aufbauen kann. Und grundsätzlich, also, das gibt's bei uns in NRW nicht. Punkt. Okay. Also, okay, Offenlegung, deswegen trotzdem danke Sabine für den Hinweis, weil Offenlegung der Nebeneinkünfte ist sicherlich nach wie vor ein Riesenthema, weil ich mir jetzt auch einfach vorstelle, mal so ein bisschen weg von der Fraktion jetzt, was ja eigentlich so der Anlass war, wenn ich am Infostand stehe, dann kommen eigentlich von den meisten Wählern kommen immer die ganzen Plattitüden. Ihr macht ja nichts, ihr habt ja kein Problem, ihr wisst das alles, was dann kommt. Wenn einem dann nur 5 Punkte einfallen, ist das schon immer total grandios. Störerhaft, ja, und klasse. Ja, ich wollte auch nur nicht, dass uns das auf die Füße fällt. Ja, es wird dann, ja gut, brauchen wir jetzt nicht alles diskutieren, aber neben Einkünften wird natürlich das Gegenargument kommen, dass es einzelne Abgeordnete gibt, die es nicht tun und so weiter. Aber ich glaube, da kann man angemessen reagieren. Also, vielleicht mal zur Beruhigung. Also ihr macht doch nichts, habe ich in letzter Zeit weniger gehört. Ich habe immer öfter von Leuten gehört, wir wissen, dass die über euch berichten. Das ist schön zu hören. Ich habe tatsächlich gehört, aber das ist auch keine statistische Größenordnung. Ja, jetzt sind sie im Landtag und jetzt machen sie, ja. Das war vor ein paar Monaten noch so, da stimme ich dir zu. Aber in der letzten Zeit wird das immer häufiger, weil irgendwie fällt das auch langsam auf. Ne? Und wenn man dann so zwischendurch mal droppt, was man oft gibt, eine Webseite von der Fraktion oder guckt doch mal bei der Partei nach und ach ja und so. Und also in meinem weiteren Bekanntenkreis, jetzt nicht gerade die Freunde oder so, höre ich immer häufiger, es ist doch klar, dass man über euch berichtet. Und wer mir das vor allen Dingen immer wieder sagt, sind Taxifahrer. Ja, aber das ist ja trotzdem eine interessante Resonanz. Und deswegen habe ich auch direkt noch eine Frage an dich, Joachim. Du hast ja das noch so schön ausgeführt mit den, du redest 40 Minuten und insgesamt 40 Minuten hast du gesprochen, 35 Minuten redest du über Landesthema und die letzten 5 Minuten, wie abgesprochen, hast du dann ein bisschen den Bogen über die Bundesebene gezogen, während der Wettbewerb genau das Gegenteil getan hat, um es kurz zusammenzufassen. Und als wir damals 2010 und zum ersten Mal mit dem Landtagswahlkampf beschäftigt haben, da war ich so innerlich drauf getrimmt, Landesthemen, Landesthemen, Landesthemen und wehe einer sagt ein Bundesthema, das ist strikt verboten. Hab aber im Wahlkampf damals auch schon gemerkt, irgendwie ist Bundesthema gefragt. Deswegen jetzt zum Thema Agenda-Setting Richtung Wahlkampf. Was meint ihr? Soll man das Spiel einfach mal mitmachen und dem Bürger tatsächlich auch was über Bundesthemen dann erzählen, auch wenn es um den Landtag geht, der jetzt damit aktiv ist? Werdet ihr euch dann für Bundesthemen einfach einsetzen, obwohl ihr da ja eigentlich genau genommen gar keinen Einfluss habt? Ich glaube, wir müssen das. Es ist Bundestagswahl. Das heißt, wir müssen uns zu diesen Themen äußern. Ich glaube nicht, dass wir da eine Wahl haben. Danke. Es war jetzt auch ein bisschen eine rhetorische Frage. Aber seht ihr auch so, dass man sagt, vollkommen Wurst, muss man einfach machen? Also der Unterschied war bei der Haushaltseinbringung eben der, dass alle anderen Fraktionen das im Wesentlichen schon im Kontext Bundestagswahlkampf gesehen haben, nur wir eben nicht. Ne? Im Übrigen habe ich überhaupt nicht über Bundespolitik gesprochen. Ich habe mit Global- und Finanzpolitik angefangen, so ein Eingangsstück. Ich hatte das so im Kopf, ja wahrscheinlich war ich ein bisschen globalen Finanzpolitik verwechselt. Also ist jetzt gerade Steilvorlage, kann ich nochmal sagen, ist Rösler, der veröffentlicht so ein Positionspapier nicht umsonst an einem Feiertag, wo alle das merken. Und heute habe ich irgendwie auf Twitter gesehen, der Gabriel hat schon gesagt, typische FDP-Politik, jetzt das Tafelsilber verscherbeln und dann merken, dass man doch nicht sparen kann. Also es ist wieder dieser Sparkontext und Rösler will beispielsweise die Bundesanteile an der Bahn verkaufen. Ne? Und das sind natürlich Dinge, die kann eine Piratenpartei, die sich für einen ticketlosen ÖPNV einsetzt, nicht so unbedingt freuen. Das heißt, da sind wir, egal ob wir jetzt ein Landesthema machen oder so, sind wir eigentlich schon direkt im Bundestagswahlkampf. Okay, dann ergänze ich das mal eben hier in Zeile 75. Und das anderen habe ich. Ich habe übrigens nebenbei vor einiger Zeit einen Link gepostet, fettgesetzt, kleine Argumentationshilfen zum ÖPNV. Ich sitze auf dem Messenger-Alarm von Telepolis und da ist wohl eine Studie rausgekommen zum Kosten des Individualverkehrs. Das ist das erste Mal, dass man versucht, europaweit irgendwie Kosten des Autoverkehrs auf die Bürger umzulegen und kommt dann auf so Beträge von, ich habe dunkel in Erinnerung, 270 Euro pro Person pro Jahr. Und das ist natürlich heftig. Sowas kann man natürlich verwenden, wenn man mit dem ÖPNV da unterwegs ist. Ich hast du dazu bitte einen Link, den du hier eintragen kannst? Der Link ist links im Chat. Ah, ich habe ihn schon rein. Michel, du wolltest gerade was sagen. Habe ich vergessen, sorry. Jetzt schweigt er uns an. Habe ich vergessen, sorry. Irgendwie ist es ja alles schon recht voll geworden, Sabine, bevor ich weiter... Wie ist es mit den Nachfolgern von ACTA? Nachfolger von iPad und Stationen... Du bist extrem leise, pack ein bisschen näher ans Mikro. Ja, ich habe mir zu Weihnachten ein neues Set gewünscht. Besser, ja. Das Christkind hat meinen Wunsch leider nicht erhört. Es finden auf EU-Ebene gerade Konsultationen statt. Das sind sogenannte Fragen, die sehr umfangreich und sehr komplex sind. Da hat die Amelia in ihrem Vortrag am 19. Dezember schon was erzählt. Die hat sogenannte How-To dazu geschrieben, wie man diese Konsultation beantwortet. Und wir haben uns daraufhin dann zusammengesetzt und haben die ins Deutsch übersetzt. Es gibt noch eine zweite EU-Konsultation wirtschaftlichen Geheimhaltung. Und machen das im Rahmen der AG Netzpolitik. Und das ist, glaube ich, auch Thema auf Landesebene, weil die Deadline dazu am 30.03. ist. Und wenn wir da bis dahin nicht eine gewisse Awareness auf europäischer Ebene oder auch deutscher Ebene hingekriegt haben, dann wird diese Frage im Prinzip nur von Lobbyisten beantwortet. Und dann haben wir ein dickes Argumentationsproblem. Dann habe ich noch zwei andere Sachen zum Netzpolitik reingeschrieben, die jetzt nicht erscheinen. Niederlanden hat es im Prinzip schon gegeben zur Netzneutralität. Das wäre zitierenswert. Jetzt kam aktuell der Thema Störerhaftung. Der Freifunk Rheinland hatte fette Abmahnungen kommen. Das wäre bis mir jetzt Agenda-Setting ein. Ja, der Lukas hatte das erzählt, mit den Abmahnungen. Worauf ich aber noch hinweisen würde, was jetzt so die internationalen Sachen, so Nachfolger von ACTA angeht, was gerade Thema war. Da ist wohl einiges in Vorbereitung, da kommen jetzt auch neue Infos rauf, nach dem 29C3, der im Moment läuft. Vorhin haben sie über den sogar im Fernsehen berichtet, da sind einige Leute unterwegs. Man sollte noch abwarten, was die Leute von uns, die da auf dem 29C3 sind, mitbringen, um da irgendwas in die Aktivitäten reinfließen lassen können. Die Links aktuellen Content bei den Laufenden, dann seht ihr ja selber, erst laufende oder zielrechtlich setzt geistige ein. Ja, und alle anderen erklären sich im Prinzip. Auf C29C3 war heute auch ein interessantes Panel mit den Leuten grünen Liste, die Parlamenten, die haben ein bisschen was zu erzählt, war aber indeckt. Aber bevor wir uns jetzt hier bei den Einzelthemen zu sehr sozusagen aufhalten, eins nach dem anderen sammeln, nochmal was Grundsätzliches zum Agenda-Setting. Also wir werden, egal ob wir es jetzt über Agenda-Surfing oder Agenda-Setting machen, nur dann wirklich nachhaltig eine Wirkung erzielen können, wenn wir tatsächlich eine Logik aufbauen, dass ein Kreis von Aktiven, die dann auch Fachpolitiker dafür sind, im Landtag, Mitarbeiter und der AK-AGs, die da dazugehören, wenn man da ein Thema über einen Zeitraum von 4, 6, 8 Wochen wie sehr intensiv vorbereitet. Viel länger sollte das auch nicht sein, sonst gehen die Termine einfach zu weit auseinander und die Intensität im Kopf, die lässt dann wieder nach. Und dass man dann damit eben weitergeht, eben in die Gesamtfraktion über Fraktionssitzungen und entsprechende Ausschüsse, die ihr habt. Und dann eben auch natürlich im Landesverband entsprechend vorbereitet und dann aber zu einem Ergebnis kommt, dass es zumindest erstmal ein Thema gibt, was den größten Rückhalt und den größten Nachhall eben auch bei den 20 Piraten bekommt, dass möglichst viele der 20 Piraten sich unter diesem Nenner auch wiederfinden können und wollen, sodass man dann sagt, es gibt einen Stichtag, wo eben die 20 Piraten und Mitarbeiter und Leute aus dem Landesverband AKs im Land ausschwärmen innerhalb von 1, 2 Wochen Termine machen, den jeweiligen Regionen und bei den Stammtischen, bei Terminen, die vielleicht auch vorher entsprechend zur Bündelung von Stammtischen vorbereitet werden, sodass man wirklich möglichst viele Piraten im Land für so ein Thema begeistert und sie mitnehmen kann, auch dass sie sich einbringen können mit ihren eigenen Ideen und dann kriegt man eine entsprechende Welle hin, die auch nicht sofort wieder abebbt, wie so eine Pressemitteilung oder ähnliche Geschichten, sondern dass das eben in den Köpfen dann festgesetzt wird und die Piraten sich auch Gedanken dazu machen, das wiederum in ihren Umfeldern auch bei den Infoständen weitertragen und das ist einfach eine Sache, die extrem wichtig ist, um Agenda-Setting mit genügend Schwung hinzubringen. Also es müssen wirklich alle, möglichst viele, alle, sage ich immer, Schreibreferat gesagt, eine Vorstellung ist niemals realisierbar. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass man sowas hinkriegen kann, dass wir es wirklich schaffen, eben die Themen so intensiv in die Piratenlichkeit zu bringen, dann natürlich auch zum Bürger zu bringen und eben dann wirklich eine nachhaltige und lange wirksame Kampagne auszumachen. Also bei dem Punkt, Harald, sehe ich das einfach so. Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht. Also Nichtbeachtung haben wir jetzt schon und wenn alle Versuche schief gehen, dann haben wir die weiterhin. Von daher kann man das Risiko eingehen, würde ich sagen. Und hier ist jetzt ja gerade natürlich, nachdem wir jetzt eine Reihe von Themen gesammelt haben, was ja schon viel zu viel ist, wo man sicherlich priorisieren muss, aber ich glaube, das wäre für heute Abend auch zu viel verlangt, das schon zu tun. Da würden sich auch ein paar Leute ausgeschlossen fühlen, glaube ich, gerade bei den MDLs. Zum Zweiten ist die, dann kommt natürlich die Frage, wie soll man das machen? Und man mag mich zwar hauen dafür, aber ich muss noch mal an die Schreibmaschinen-Aktion erinnern, der Schleswig-Holsteiner, die sich einfach in die Köpfe der Menschen eingebrannt hat. Wenn eine kleine Truppe sonst keinen Einfluss hat, und so ist es ja bei den 20 Piraten und bei der FDP ja auch, die alleine können nichts bewegen. Aber durch solche auffälligen Aktionen in Kombination mit einem Thema kann man durchaus was hinkriegen. Und wenn man all das kombiniert, dann ist das vielleicht mit dem Agenda-Setting gar nicht so weit hergeholt, dass man das bei einem Thema tatsächlich mal hinbekommt, ohne dass ich jetzt so eine analoge Schreibmaschinenaktion gleich im Kopf hätte. Aber dafür müsste man erstmal das Hauptthema finden, wo man sagen würde, das passt jetzt. Und ich bin, das noch am Rande erwähnt, so ein paar alte eben nur Netzpolitik-Themen sind durchaus auch mal von den Piraten mal wieder gefragt, finde ich. Ist Schweigen Zustimmung? Ich denke, genau von diesen Netzthemen haben wir ja auch schon einige jetzt in der Agenda-Sammlung drin. Ja, also jetzt korrigiert mich mit meiner Vorstellung, was so die Vorgehensweise wäre. Nachdem wir jetzt Themen gesammelt haben und die berechtigte Frage des Wie und Womit gestellt wird, Harald schon Ausführungen gemacht hat, wie er sich vorstellt, wie sowas vom Prinzip her laufen können muss, wäre dann ja der nächste Knackpunkt, was wäre denn das Hauptthema? Und eigentlich sollte es ja dann beschränkt sein auf einige wenige Themen, ohne jetzt eine Zahl zu nennen. Alles komplett, dann haben wir ein Wahlprogramm da stehen. Einmal wissen wir natürlich, es hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, ohne ein Gesamtkonzept, zumindest für einen bestimmten Bereich zu haben, kann man nicht ein Thema benennen. Bei allem, was mit Netzpolitik tun hat, haben wir natürlich das Gesamtfeld. Bei allem, was mit Verkehr tun hat, zumindest in meinem Kopf ein Gesamtfeld. Ich weiß nicht, wie weit das außerhalb der AG Bauen und Verkehr verbreitet ist, aber auch zum Beispiel Energiewende ist natürlich ein riesiger Komplex. Das heißt, man muss erstmal den Komplex haben und von da aus natürlich 1, 2 Sachen rauspicken, die besonders viel Wumms haben, mit denen man an die Öffentlichkeit gehen kann und die auch Beachtung finden. Ne, wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen, nur als Beispiel, wir wollen die ehemals genannte Mineralölsteuer erhöhen und den Sprit teurer machen, dann wissen wir das von den Grünen, die damals 5 Mark gefordert haben, lächerlich, dass ein Wumms hatte und damit ein ganz Gebiet transportiert hat. Sowas müssen wir auch haben für unsere Sachen. Bei bezahlbarer Wohnraum zum Beispiel sehe ich das auch, aber da müsste man noch sehr viel rumarbeiten. ÖPNV könnte auch so ein Thema sein, oder? Vielleicht kann man jetzt ja daran schon mal so ein bisschen trennen zwischen, ja, das könnte wahrscheinlich ein Thema sein und das eher nicht so. Was meint ihr? Also der fahrscheinfreie ÖPNV hatte ja im Wahlkampf von NRW, das haben wir ja gemerkt. Da ist der einzige Knackpunkt am ÖPNV-Thema ist, wir haben es nicht im Wahlprogramm drin, jedenfalls nicht vor der nächsten BPT für den Bundestag. Es steht nicht im Wahlprogramm. Ja, aber wir haben ja dann den BPT und dann müssen wir auch an der Stelle im Sinne von Agenda-Setting gucken, dass wir das auch in entsprechende Anträge mit reingießen und eben auch in den anderen Landesverbänden so bewerben, auch über die Bundes-AG und so weiter, dass wir da einen hohen Stellenwert kommen. Also sind wir uns ja erstmal einig, dass ÖPNV ein solches Thema sein könnte. Ist natürlich die Frage, wenn man ein Thema hätte, wo man nicht den man sicher schon im Wahlprogramm hätte, bräuchte man nicht drüber diskutieren. Ansonsten würde ich Harald recht geben. Meinung, Gegenmeinung? Das ist nicht ein NRW-Wahlprogramm-Thema auch? Also wenn wir es im Bund nicht haben, ja, pff, so what? Aber hier geht es doch gerade um NRW. Ich verstehe. Eben. Und also zumindest kann man so darstellen. Wir haben ja auf jeden Fall das hier drin und das war hier ein heißes Thema. Und wenn wir gerade durch den verkehrspolitischen Kongress, der im März geplant ist, dieses Thema auch mit in die Presse bringen können und darüber eben auch die Konzepte entsprechend finalisieren können, die man auch auf dem Weg dahin jetzt schon vorbereitet, dann ist das Thema in der Partei einfach auch so tief drin von der Wahrnehmung her, dass das einfach von uns dann auch rüberschwappt zu den anderen. Also ÖPNV und Open Government haben natürlich den Vorteil, dass Themen, die sind auch in der Kommunal ein großes Thema. Also gerade ÖPNV weiß ich halt, dass da sehr, sehr viele Piraten in NRW an ihren Lokalkonzepten arbeiten, wo es auch um ganz lokale Sachen geht, die in der Landespolitik schon nicht mehr interessant sind, aber halt lokal. Und wir haben ja 2014 auch noch einen Kommunalwahlkampf. Dann frage ich doch jetzt mal andersrum. Wenn sich jetzt für heute Abend ein Thema herauskristallisiert und dann aber am Ende doch was anderes rauskommt, finde ich es ja nicht so dramatisch. Aber ich höre so ein bisschen, dass ÖPNV jetzt so ziemlich viel Zustimmung hat. Hätte jemand ein Thema hier auf dieser Liste oder noch ein noch nicht genanntes, wo jemand sagen würde, nee, also das Thema, das wäre noch viel geeigneter als ÖPNV? Ja, aus dem Bereich Bildung, muss ich mal sagen, auch im Hinblick auf die Bundestagswahlkampf. Wir haben, ich glaube, genuin nicht so viele Wähler unter den Studenten an den Unis. Und ich habe jetzt vor kurzem, bevor ich auf den Stammtisch da in Münster war, für Radio Q, das ist so ein Hochschulradionetzwerk, ein Interview gegeben, Stichwort transparente Hochschule Nordrhein-Westfalen. Ist ein Thema, was auch im Bundestagswahlkampf, ich denke, Wähler ziehen könnte an den Unis, also unter den Studenten, die dann eben entsprechend bei der Bundestagswahl mitstimmen. Also ich finde das schon wichtig zu sagen, wir wollen weg von dem, was alles Wahlprogramm und Parteiprogramm konform ist. Abschaffung der Hochschulräte ist ein Landesthema. Aber wir sind für den Hochschulpakt, dafür, dass mehr Kohle aus dem Bund kommt für die Universitäten, ist ein Bundestagsthema. Und wir sind für die freie, selbstbestimmte Hochschule, die der Gesellschaft gegenüber verantwortlich ist, bei einem transparenten Haushalt. Das ist ein Thema, das lässt sich auch bundespolitisch im Wahlkampf sehr gut ausschlachten. Und Nordrhein-Westfalen hat einige Universitätsstädte mit sehr, sehr vielen Studenten. Das sind Wähler. Gut, dann habe ich jetzt einfach mal Bildung zu den, ohne dass jetzt dann ein Rang sein soll, ÖPNV Bildung und dann einen Absatz gemacht. Gibt es noch ein drittes Thema, was man erstmal jetzt gleichrangig da einsortieren würde? Soll ich Open Government dazu nehmen? Ja, Open Government auf jeden Fall, weil es auf jeden Fall auch verbunden ist ja mit den beiden anderen Themen. Also auch im Hochschulbereich spielt Open Government eine wichtige Rolle. Vor allen Dingen ist es ein Piratenkernthema und da die anderen da auch ganz heftig dran am Graben sind, nicht in dem Sinne, dass sie was richtig machen, ist es wichtig, dass wir eins unserer Kernthemen besetzen. Unbedingt. Also ÖPNV heute natürlich auch für ein sehr gutes Thema, aber ist das wirklich so schlau, von hier aus jetzt im Grunde schon eines anzustreben, das wir im Moment überhaupt noch nicht im Programm haben? Also es geht jetzt ja, also das ist so meine Vorstellung, ich will hier nichts vorgeben, aber das war so der Anlass für den Abend, der ja eigentlich jetzt gar nicht stattfindet, zu sagen, man spricht einfach mal drüber und nimmt ja eigentlich auch nicht wirklich was vorweg, aber sortiert jetzt einfach Themen vor und wenn dann noch andere vielleicht nächste Woche dazukommen und vor allem auch die MDLs und sagen so, hey, das können wir teilen, das wäre natürlich das Einfachste, dann ging es am schnellsten oder man diskutiert noch Themen um, dann hat man aber schon mal eine Basis geschaffen und dann, mir macht das gerade unglaublich Spaß, dass man schon ein bisschen sortieren kann. Und dann kämen genau solche Argumente, die du eben hast, Andi. Ich sehe das auch so, Thema nicht, da muss man mehr für kämpfen für ÖPNV, weil es eben nicht im Bundeswahlprogramm steht, wobei Bildung da einfacher wäre. Aber gut, wir haben aber jetzt ja schon mal drei Themen. Haben wir da noch eins vergessen? Also ich finde, wir sollten genau das heute Abend so ein bisschen herausarbeiten. Also ich würde das Energiewende-Thema auf jeden Fall mit dazu nehmen und das dann nächste Woche oder demnächst mit Kai und Anna noch weiter besprechen dann. Ich möchte aber sehr, sehr gut, weil das hier in NRW auch ein starkes Thema ist, mit dem wir auch bundespolitisch dann punkten können. Ich möchte an dieser Stelle nochmal eben sagen, dass das ganz wichtig ist, dass wir das jetzt relativ zügig machen, denn wir werden spätestens im Februar uns entscheiden müssen, zu welchem Thema wir eine Enquete-Kommission fordern. Und so eine Enquete-Kommission wird ja das Thema nochmal enorm pushen. Eine Frage. Ein Thema, was noch nie genannt wurde in der heutigen Diskussion, ist das Thema Volksabstimmung. Ist das nicht für uns interessant? Würde ich unterm Kontext Open Government sehen. Einer unserer Gesetzentwürfe ging in die Richtung, der ist, soweit ich weiß, noch im Ausschuss, weiß ich, Innen und Recht oder wo der hingehört, würde ich im Kontext Open Government Bürgerbeteiligung sehen. Das ist natürlich so ein Thema, das lässt sich schwer Agenda-Setting mitmachen. Ich wüsste nicht, wie man das so, ich sage jetzt mal, skandalisiert oder Aufmerksamkeit schaffen kann, außer man macht es so wie die ÖDP in Bayern, dass man wirklich eine Volksabstimmung durchkriegt bei Raucherschutz. Ist aber eine Sache, die bis Bundestagswahl nicht mehr klappt. Gut, vier Themen. Ansonsten Open Government ist natürlich genau wie alles andere, was zu unseren Kernthemen zählt, immer wichtig bearbeitet werden und ich natürlich mal ein. Da fällt mir jetzt spontan auch jetzt nichts ein, was jetzt ausschließlich Open Government betrifft, aber mit dem Access zum Beispiel Hochschule, also Open Data sozusagen, Open Government kann man zum Beispiel gut, glaube ich, auch an Meeting gehen. Ja, und ich habe heute zufällig genau den Beitrag im 29C3, da den CCC-Kongress gehört. Da ging es eben auch um Open Government, Open Data. Und da sagte der eben ganz klar, man muss es einfach verbinden mit diesen Transparenzgesetzen, dem Transparenzthema, weil Open Data ist etwas, wo die Behörden, die Regierung, wer auch immer, Daten zur Verfügung stellt. Aber die stellen natürlich die Daten zur Verfügung, die sie meinen, dass die für den Bürger sozusagen zulässig sind oder was sie eben veröffentlichen wollen. Und es muss immer die Ebene bleiben, dass der Bürger nach Dingen fragen kann, die ihn interessieren und die eben aus irgendeinem Grunde von der Regierung nicht veröffentlicht worden sind. Und da fand ich die Argumentation sehr nachvollziehbar und schlüssig und für uns, glaube ich, brillant von der Positionierung her. Gut, aber Netzpolitik hätten wir dann jetzt nicht unter den Top-Themen runter. Aber wäre dann halt so. Kommt immer darauf an, wer wo eingebunden ist. Wenn es Leute gibt in der Piratenpartei davon aus, die sehr für Netzpolitik interessieren, die dort zusammen was stemmen wollen, kriegen die das auch hin. Es dürfen nur nicht die gleichen Leute mit einem Thema, zwei Themen konfrontiert sein, die sie gleichzeitig irgendwie alleine stemmen müssen. Funktioniert nicht. Wenn es zwei Teams gibt sozusagen, die zwei verschiedene Themen, einmal Netzpolitik, einmal Energiewende zum Beispiel, pushen, dann funktioniert das ja eventuell. Wird eins von den Medien nicht so gut angenommen, das andere aber, das ist ja auch immer mit Glück gesagt, ob die Themen nachher laufen oder nicht den Nachrichtenwert haben, der hoch genug in die Tagesschau kommt. Das ist eine Sache, die kann man vorher nie so. Ja, und Netzpolitik ist ja ein Oberbegriff, weil das, was wir eben zu Open Data und Open Government gesagt haben, ist ja wieder auch ein Teil der Netzpolitik und von daher kann man den immer mitnehmen, ohne dass er jetzt sozusagen selber das Thema für Agenda Setting ist. Dafür ist das Thema einfach zu vielschichtig und zu breit und eignet sich von daher als eigentlicher Begriff nicht für Agenda Setting, kann aber natürlich immer wieder mitgenannt werden als Kernaussage der Piraten. Dazu. Ich sag noch ganz kurz, mein Vorsatz für das Jahr ist, Themen im Landtag nicht zu bearbeiten und da irgendwie Anträge zu stellen und Ausschuss vertreten und sowas, sondern mehr versuchen, die Sachen auch nach außen zu bringen. Das geht natürlich per Blogs, Aktionswebseite und sowas einerseits, aber da, oder auch PMs, aber da erreicht man ja nicht viele Leute, sondern nur die, die es eh interessiert, die eh gucken. Ich glaube, solche, ich nenne es mal Factsheet, also Sachen grafisch, visuell aufbereitet, politische Themen, die für uns interessant sind, grafisch so aufbereitet, dass sie so interessant sind, dass sie auch ihren Weg alleine durchs Netz finden. Das will ich mal probieren. So für den nächsten Monat mal was ich gerne auch würde, ob das mehr Öffentlichkeit schafft, wir auch bearbeiten. Ich weiß nämlich, dass es viel Arbeit immer bringt, wenn unsere Arbeit nicht gesehen wird. Ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, dass das schneller angeguckt wird. Auch wenn man auf der Webseite ist, sieht man ja alle Texte durch, wenn da eine Grafik ist. Ich hab mal eine Frage. Inwieweit sollten oder müssen wir unsere Themen denn mit den anderen Bundesländern absprechen? Ich denke, das ist eine Sache, die wir jetzt hier in der Wien sehen. Du bist gerade völlig zerzerrt. Oh, ich komme wieder. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man zumindest die Bundesthemen, dass man da das Agenda-Setting gemeinsam macht und sich 3-4 Punkte sucht, während so Landesthemen, gut, die können wir hier alleine machen, aber wir sollten auf jeden Fall dann auch 3 oder 4 Themen haben, die wir bundesweit nach vorne schieben. Dann war man mich wieder. Aber immer noch verzerrt. Oh Mann. Ja, schon. Wobei ich denke mal, die Bundesthemen, das wird eine Thematik sein, die man jetzt über diese PGB-TV und so weiter diskutieren kann. Und dann macht es natürlich sehr viel Sinn, wenn wir bei der Bearbeitung unserer Themen diesen Blick schon hat, sodass wir das dort einbringen können. Und je besser wir in der Auf- und Vorbereitung unserer Themen sind, umso eher wird das natürlich dort auch übernommen und aufgenommen, von anderen noch mit dann sozusagen weiterentwickelt, weil wie gesagt, ist ja ein alter präparatiger Grundsatz, wenn gute Dinge da sind, wird es eben gerne auch weitergetragen. Das sieht man auch in den ganzen Landtagswahlprogrammen auch wieder, bestimmte Positionen einfach sinnvoll übernommen und weiterentwickelt werden. Zum Zweiten sehe ich das so, dass wir dieses Mal im Wahlkampf den entscheidenden Vorteil haben, dass wir euch MDLs im Landtag sitzen haben. Ihr habt die Chance, anders auf die Öffentlichkeit einzuwirken in Verbindung mit dem Landesverband, als das in den vergangenen Wahlkämpfen möglich war. Damit betrifft es erstmal uns, und wenn sich das hinterher auch noch in Einklang mit dem Bundeswahlkampf bringen lässt, umso besser. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen würden, jetzt schon bundesweit diese Kernthemen zu definieren. Ich glaube, da sollten wir das Risiko eingehen, dass es halt vielleicht nicht 1:1 sich deckt, aber wir könnten trotzdem vielleicht schon damit erfolgreich sein. Wir sollten vielleicht auch mal überlegen, was wir dann im Wahlkampf für Flyer brauchen, damit das nicht so fehlerhaft oder mit Ausfällen ist wie beim letzten Mal. Wenn wir zu den wichtigen Themen richtig gute Flyer haben oder auch Battlecards, halte ich das für sehr sinnvoll, denn die Basis ist ja ein ungeheurer Multiplikator. Wir machen jetzt ja Sachen, die tatsächlich dann am Ende auch noch das positive Abfallprodukt liefern könnten, nämlich genau solche Battlecards, Flyer oder was auch immer für den Wahlkampf zu liefern. Das, was Harald gerade schon gesagt hat, wenn es denn dann gut ist, wird es sicherlich auch gerne für andere Dinge übernommen. Mich würde natürlich auch dann interessieren, wie ist denn jetzt die Reaktion nach dieser Weihnachtszeit, wenn es bei euch im Landtag nächste Woche weitergeht, von den anderen MDLs auf diese 4 Punkte? Das würde mich natürlich interessieren. Ja, jetzt haben sich ja auch, nee, Michel ist ja gerade nicht da, sonst hätte mich auch mal Michels Meinung interessiert, ob er das so unterschreiben würde. Ansonsten haben sich ja schon alle MDLs dazu geäußert, die hier sind. Also bisher sagt ja zumindest keiner, da fehlt ein Thema. Das heißt, man könnte es ja auf 4 beschränken, vielleicht kommt noch ein 5. dazu. Wenn du mich konkret auf den Bundestagswahlkampf ansprichst, dann fehlt natürlich schon noch ein Thema. Ja, lass mal. Das Wirtschaftspolitik, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, das haben wir landespolitisch natürlich schon auf dem Schirm, aber die können ja da auch nicht viel machen. Damit in Verbindung steht auch Steuerpolitik, aber da ist eben das große Problem, dass es, ich sag mal, noch kein gefestigtes Meinungsbild in der Bundespartei gibt. Das, was da wirtschaftspolitisch ist, okay, wir haben uns gefreut, dass das in Bochum geklappt hat, aber es ist doch eher recht arm, zum Teil auch noch widersprüchlich. Der Antrag vom zweiten Antragsteller setzt auf eine veränderte, eine kritische Betrachtung der bisherigen wirtschaftlichen Kennzahlen, Wachstumskritik, was ich okay finde, was hier uns dieser Autostudie schon widerspiegelt, die ich da gerade mal gepostet habe, denn auf solche Zahlen würde man nicht kommen, wenn man den Individualverkehr nicht mal hochrechnet und legt auf alle Bürger. Das ist im Grunde genommen schon ein verändertes Maßnehmen in der Wirtschaft. Und der zweite Punkt ist eben der, dass viele eben immer noch der Meinung sind, soziale Marktwirtschaft ein geiles Label. Da gibt's sicher auch eine Mehrheit in der Partei für, die mir persönlich nicht so gefällt. Da muss man halt gucken, da wird in Neumarkt auch noch heftig diskutiert werden. Aber Wirtschaftspolitik muss man in jedem Fall auf dem Schirm haben. Ich merke das ja, weil ich quasi der Typ mit null Ahnung bin, der als Fraktionsvorsitzender zu dem Thema in die Bütt muss, wenn es um den Landeshaushalt geht. Ja, jetzt sehe ich aber bei der Wirtschaftspolitik das gleiche Problem mit dem nicht vorhandenen Wahlprogramm. Also wir sind wirtschaftspolitisch wirklich mal ganz übel an den Anfängen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ob man das mit auf die Agenda der Top-Themen setzen sollte, mag ich jetzt mal bezweifeln. Aber gut, nichtsdestotrotz kann man das Thema ja erstmal mit draufschreiben, um einfach hinterher quasi so ein bisschen gemeinsam abzustimmen und seine Prioritäten zu setzen. Stefan, ob wir da jetzt weit entwickelt sind oder nicht, ist erstmal egal. Guck dich um in Europa. Das ist das, was den Leuten wirklich unter den Nägeln brennt. Da hast du recht, vollkommen. Ich stelle mir nur gerade vor, wenn du interviewt wirst zur Arbeitsmarktpolitik und dann wird gefragt, wie sieht's denn aus mit der Schwarzarbeit? Wie sollen wir denn da reagieren? Sollen die Lohnnebenkosten stehen bleiben? Welche Auswirkungen hat das auf den Arbeitsmarkt? Sollen die verändert werden? Was sagen denn die Piraten dazu? Ja, was sagst du denn dazu? Also ich könnte da sicher was sagen. Das Problem ist dann halt nur, dass Leute wie André Kresse und Laura Dornheim vom Hut aus der Hose springen. Ne? Was ich jetzt nicht so schlimm finden würde. Aber gut, okay, ups. Ja, aber nein, wie gesagt, Scherz beiseite. Ja, aber das Wirtschaftspolitik, natürlich ist das wichtig, sprechfähig im Wahlkampf zu sein. Aber es ist natürlich auch ein so weiter Strauß an Themen, dass das für Agenda-Setting, wenn überhaupt, nur dienlich sein kann, wenn wir tatsächlich aus dem weiten Feld der Wirtschaftspolitik ein Spezialgebiet herausnehmen, was eben besonders gut kommunizierbar ist, eben auch mit dem Bürger und auch mit unseren Piraten vor Ort. Aber da sehe ich im Moment ohne weiteres noch nichts, was man wirklich griffig nehmen kann. Da haben wir könnte das denn nicht zum Beispiel in der Sozialpolitik funktionieren? Das ist mir auch etwas, was mir persönlich vorhin in der Auflistung doch sehr gefehlt hat, weil es auch ein ganz enorm bürgerrelevantes Thema ist, ne? Für jeden Wahlkampf. Da haben wir sicherlich wesentlich mehr Positionen. Das ist wieder die Sache Bundes- und Landespolitik. Ich glaube ja, dass die Themen, die wir vorher hatten, sind ja weitgehend was man skalieren kann auf Bundesebene, auf Landesebene und auch auf Kommunalebene. Weil wir haben ja noch einen Kommunalwahlkampf, darf man nicht vergessen. Alle Themen, die wir jetzt anpacken, dann müssen die, oder da werden die NRW-Piraten was für tun. Und das können die dann 2014 immer noch als Funde verwenden. Wenn wir jetzt natürlich hier aus NRW versuchen, ein spezielles Wirtschaftsthema zu huppen und wir dann aus Bayern oder irgendwo anders, aus irgendeinem Bundesland der Piraten eine gegengesetzte Meinung haben und dann gibt es heißt in der Presse nur noch Piratenstreit im Wirtschaftsprogramm, ist zwar gut, Hauptsache wir sind mit Wirtschaftsprogramm in der Pressepaar, aber das können wir nachher nicht mehr gebrauchen. Das ist dann halt ein bisschen Wahlkampf. Das können wir als Agenda-Setting sozusagen nicht in der Form nicht mehr verwenden. Ich finde deshalb, dass wir Dinge nehmen sollten, die in NRW einen Standpunkt haben und in NRW funktionieren. Man sollte vielleicht auch ein bisschen auf die Parteitaktik gucken, denn was vorhin Thema war, wir können natürlich immer inhaltlich gerne über den Sinn und Unsinn, eigentlich ist ja nur Sinn von Inklusion diskutieren, aber die Tatsache, dass das jetzt aufgeschoben worden ist, hat für mich einen Grund. Die Landesregierung ist auch nicht doof und die wissen, dass das richtig Kohle kostet und dass es auch die Kommunen Kohle kostet und dass man die Einnahmenseite berücksichtigen muss. Das heißt, es wird momentan spekuliert auf Sieg bei der Bundestagswahl. Da kannst du natürlich auch wieder hervorragend reingratschen. Was hat die Landesregierung denn für ein Notprogramm, wenn die Merkel das Rennen doch macht? Oder ich sag mal im Bund Schwarz-Grün wahrscheinlich, was so unwahrscheinlich nicht ist. Die beteuern zwar alle momentan, das geht ja überhaupt nicht, aber ich glaube, die Wahl, die Vorstandswahlen, die Spitzenkandidatenwahlen haben deutlich gezeigt, dass es bei den Grünen durchaus auch eine Koalition mit Schwarz möglich sein muss. Und mal ganz allgemein, abseits von irgendeinem parteipolitischen Hickhack, finde ich es auch sinnvoll, wenn in einer funktionierenden Demokratie im Prinzip jede Partei mit jeder anderen koalitionsfähig ist. Dazu muss man ja nicht unbedingt gleich die Inhalte verraten. Der Rest ist eben aushandeln. Aber ich denke, da gibt es auch einen parteitaktischen Aspekt, den darf man nicht vergessen. Und ich glaube, Inklusion ist genau so einer der Gründe, warum es gerade diesen Aufschwung gegeben hat. Joachim, um mal eben nochmal zurückzukommen mit der Wirtschaftspolitik. Das ist meine Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Das ist ein Thema, was mir natürlich liegt und was ich mag und ist auch alles ganz schön. Aber du willst ja auch kandidieren für den Bundestag, wenn ich das nicht sehe, ne? Ja, aber das nützt mir ziemlich wenig. Tut jetzt auch hier nichts zur Sache. Aber es nützt mir. Du musst dann dazu gefragt werden. Ja, dann ich stehe dann erstmal ziemlich dumm da, weil ich da nichts dran ändern kann, dass es nun mal so ist, wie es ist. Ich will einfach darauf hinaus. Könntest du es verkraften oder bekomme ich hier Prügel, wenn ich sage, dass wir Wirtschaft und Arbeitsmarktpolitik von den Kernthemen noch mal eins nach unten schieben, weil ich eben genau die Probleme sehe, die noch viel heftiger sind als beim Thema ÖPNV, wo wir ja sagen, da haben wir schon kein Bundesprogramm, wo wir aber nachdem, so wie ich es einschätze, sehr viel näher dran sind. Du, da habe ich kein Problem mit. Du hast natürlich völlig recht. Also ich kann jetzt auch nicht darüber wegreden, dass wir da noch nicht richtig was haben. Das Bedürfnis ist erkannt und das ist hier jetzt auch nochmal diskutiert worden. Wenn wir uns nächste Woche treffen, wird es auch nochmal diskutiert werden, denke ich. Ist ja nicht gelöscht. Das ist etwas, was der Bundespartei dann halt nochmal, das werden die auch richtig merken, weil dazu werden die Kandidaten dann auch gefragt werden im Wahlkampf von den Medien, von den Bürgern. Wie sieht's denn aus mit Wirtschafts- und Steuerpolitik und so weiter, ne? Jetzt frage ich doch mal, was können wir denn auch nicht spät gekommen sind? Achim, du brummst ganz furchtbar. Kannst du nochmal neu reinkommen? Du hörst dich an wie der Tobi eben. Immer noch? Ja, du krachst so, du bist so komplett zerhackt. Raus und rein. Abend, bin ich jetzt zu verstehen? Wunderbar. Ah, super. Ein Stimmchen wie ein Engel. Ja, hat bei mir nämlich eben auch gehakt alles. Da ich ja auch dachte, es sei verschoben, aber ich habe euch gesehen und dann... Dachte ich auch, ich bin von der Couch geholt worden. Ja, ich konnte es eben schon mithören, aber irgendwie konnte man mich nicht hören und jetzt klappt es aber. Der Achim ist wieder da. Achim, so sprich. 1, 2, 3, Test. Perfekt. Okay, also ich halte das mit den Wirtschaftsthemen für sehr notwendig und ich hätte kein Problem damit, Agenda-Setting ohne Parteiprogrammpunkte zu betreuben, wenn in der gewisse Geschlossenheit existiert dazu. Achim, du bist mein Freund. Ich will auch zwei, drei Beispiele bringen dazu oder Gründe nennen. Nummer eins, ich glaube, dass wir im Wahlkampf nur dann bestehen können, also im nächsten Dreivierteljahr, wenn wir irgendwelche Dinge anders machen als andere. Dieses Weichgespüle, was auf dem letzten Bundesparteitag teilweise passiert ist, nach dem Motto, dass man so einen kleinsten gemeinsamen Nenner findet, das ist zwar nett und nach außen kann man das ein bisschen verkaufen nach dem Motto, wir müssen erstmal ein Fundament haben, aber das wird im Wahlkampf nicht viel nützen, weil dann unterscheiden wir uns von keiner anderen Partei. Und es gibt ein paar Punkte, die durchaus erwägenswert sind. Angedacht haben wir das am Bundesparteitag, Beispiel die Geschichte Verabschiedung von Vollbeschäftigung und Neudefinieren des Begriffs Wachstums etc. Also so die Klassiker, die früher immer galten, magische Viereck, was im Grundgesetz auch definiert wurde, dass das einfach mal über den Haufen geschmissen wird. Und da kann man durchaus auch mal eine These von irgendjemand anders übernehmen. Das ist so ein Punkt, der mir jetzt spontan dazu eingefallen ist. Das heißt, du willst darauf hinaus, wenn ich mal konkret fragen darf, was mir jetzt natürlich für Wirtschaftspolitik persönlich sehr sympathisch wäre. Wir haben es nicht im Wahlprogramm stehen. Mit Hilfe der Fraktion gehen wir hin und sagen so, hey, da sind Themen, die können wir übernehmen. Ich sage jetzt einfach erstmal übernehmen. Und die setzen wir uns hier in NRW mit auf die Fahne und gehen damit agenda-setting-mäßig nach vorne. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, wobei ich das nicht auf die Fraktion einschränken würde. Ich würde das durchaus erweitern auf unsere Kandidaten, wenn es denn authentisch ist bei denen. Das bedeutet natürlich, wir würden einfach Themen setzen. Ja gut, ich meine, ist ja die Frage, üblicherweise in der etablierten Politik ist das ja eigentlich Standard. Die haben ja nicht alles im Wahlprogramm stehen, was sie im Wahlkampf sagen. Ne? Insofern hast du ja recht. Ja, aber es gibt so ein paar Sachen, die ärgern mich einfach. Ich habe vor 2 Jahren schon, das weiß ich noch, da habe ich hier in der Runde auch mal gesagt, also in der Runde ÖA war das jetzt nicht, aber ein Mumble, das Bankenproblem. Als die Krise kam und dann die systemrelevanten Banken aufholten, habe ich irgendwann mal ganz platt ausgedrückt, gesagt, okay, dann bitte Banken, die ganzen Kerngeschäfte der Banken aufteilen in verschiedene Unternehmen. Und da habe ich mit Nico zum Beispiel mal irgendwann drüber diskutiert, der war da sehr skeptisch. Jetzt kommen so nach und nach die Leute aus den Löchern gekrochen, auch beim Spiegel stand vor ein paar Wochen Artikel dazu, jetzt ist Zeit, die Deutsche Bank zu zerschlagen. So, das ist ein Kernthema oder das ist so ein Thema, wo ich mir auch vorstellen könnte, da kann man auch punkten mit. Gut, jetzt frage ich doch mal in die Runde, was können wir denn heute Abend darüber hinaus leisten, als nur hier Themen vorzuschlagen? Das haben wir jetzt getan, wir haben ein bisschen kategorisiert, wir haben Kernthemen. Ich habe Achims Vorschlag jetzt mal unter Agenda-Setting ohne Wahlprogramm aufgenommen, was mir persönlich im Moment ganz gut gefällt. Und wir haben eben Themen, die nach diesem Gespräch heute Abend erstmal nicht dazu gehören. Das alles Weitere, also wie man das angeht und welche Aktionen man macht, dafür müsste man ja erstmal ziemlich genau wissen, welche Themen wir aufgreifen. Das würde aber wiederum bedeuten, dass im Landesverband und in der Fraktion und dann vielleicht nochmal gemeinsam gesprochen wird, welche Themen sollen es denn am Ende nur sein? Oder können wir noch irgendetwas anderes heute Abend hier leisten? Ich würde gerne noch ein Thema ergänzen, um das wir auf gar keinen Fall herumkommen werden. Und das ist das Thema Europa, weil ich denke, da wird sich im nächsten halben Jahr eine Menge tun. Und auch da müssen wir irgendwie noch genauer Stellung dienen, als wir das bisher getan haben. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Gut, ja, ich schreibe es mal oben dazu. Aber wir sind uns einig, welche Themen es auch immer werden. Es dürfen nicht so viele sein, wie sie jetzt da oben stehen. Das finde ich auch. Für mich stellt sich auch die Frage, wir haben das ja in der Fraktion auch schon ausführlich diskutiert, inwieweit wir bei der Entscheidung für bestimmte Themen tatsächlich dann auch die Basis mit einbeziehen können, ob wir das irgendwie vorstellen und abstimmen lassen können oder wer letztendlich entscheidet, welche Themen es nun sind. Also das könnte man ja tatsächlich machen. Lass mich mal gerade, Tobi, ich würde nochmal vorschlagen, dass eben die Erarbeitung der Themen speziell jetzt auch wirklich aufs Agenda-Setting, dass man die Termine, die damit zusammenhängen, sowohl jetzt für die Bundestagswahl, wie aber auch im Endeffekt für die Legislaturperiode und auch in Richtung der Kommunalwahl, dass man das wirklich im Blick hat und die Themen, die jetzt hier oben stehen, von den Fachpolitikern aus dem Landtag gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und den AKs, die dazugehören, eben diskutiert und vorbereitet, aufbereitet werden und man dann mit den Ergebnissen dieser Arbeit eben in die Fraktion und auch in die weitere Diskussion geht und dann eben feststellt, wo ist wirklich der am einfachsten, am schnellsten der Rückhalt zu finden bei einem Großteil, den meisten oder vielleicht sogar allen Parlamentariern und auch dem Landesverband und. Weil dann kommen wir mit so einem Thema ganz schnell in den Schwung rein und die Themen, die eben, sagen wir, die zweitmeiste Zustimmung kriegen, das kommt dann als zweites dahinter und so weiter. Wenn man so vorgeht, pragmatisch gesehen, kann man, glaube ich, am ehesten dann auch wirklich den Schwung reinkriegen, den das Agenda-Setting braucht. Ich finde das nicht so gut, immer die Fraktionen über diesen Dingen so nach vorne zu stellen. Es sind die Themen vom Land. Und ich würde vielleicht versuchen, das bis zum TDPA fertig zu kriegen, dass wir da die Themen vorstellen. Da hätten wir zumindest schon mal eine breite Masse, die das mitkriegen würde. Nur so ganz kurz, weil wir bei TDPA sind. Wenn es was gibt, was wir auf TDPA machen wollen, unten im Raum Düsseldorf trifft gerade die TDPA-Orga-Runde. Nee, also im DSH filtern, wenn wir die Sachen versuchen herauszubekommen, was denn jetzt nach vorne soll, sollten wir nicht vielleicht auch versuchen, dabei uns auf die Dinge zu konzentrieren, wo wir echte Alleinstellungsmerkmale haben? Ja, Drogenpolitik zum Beispiel. Es ist, also ist mir jetzt spontan auch nochmal eingefallen, habe ich auf dem Zettel stehen sowieso schon, aber hatte ich eben nicht im Kopf. Da wäre der Anliegen jetzt, nicht gar nicht so drauf hinaus. Es ging mir nur ums Generelle. Ja, aber das ist ein wunderbares Alleinstellungsmerkmal, weil wir die Einzigen sind, die so radikal eine Reform der jetzigen Drogenpolitik fordern. Und wir sind viel zu leise dabei. Bloß um die Alleinstellungsmerkmale, weil das einfach etwas ist, mit dem wir dann auch tatsächlich uns deutlich abheben können und sehr progressiv vorgehen können. Okay, Leute, wenn ich hier kurz mal reingrätsche, ich bin raus für heute, der Hund ist pissen. Ich finde, im Pad steht schon ein bisschen was, zumindest was meinen Teil angeht, können wir da nächste Woche weitermachen. Das ist ja nur alles noch nicht Gold, was da glänzt, aber auch in puncto Wirtschaftspolitik muss man sich vielleicht mal was überlegen. Und ich weiß auch von einigen Leuten, die sich vielleicht auf die Bundesliste setzen lassen, da muss ich Moni zustimmen, kann hier mal alles die Fraktion machen, dass dort gute Ideen gibt, speziell für den Bundestagswahlkampf, da noch ein Thema zu setzen. Also sollte man da auf jeden Fall Luft lassen. Also ich bin für heute erstmal weg. Ciao. Ne? Tschüss, danke, dass du da warst. Ciao. Aber nochmal, das möchte ich gerne nochmal ein bisschen verdeutlichen. Ich meinte, dass wir in diesen Themen, die wir ja haben, ich meine, bei Open Government stellt sich die Frage ja weniger, aber zum Beispiel in der Energiepolitik, in der Bildung, in der Sozialpolitik, dass wir da wirklich versuchen, uns dann anschließend innerhalb dieser sehr breiten Bereiche auf diese Punkte zu stützen, wo wir echte Alleinstellungsmerkmale haben. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, es geht ja jetzt auch eben darum, diese Themen vorzuschlagen. Und wenn du jetzt nichts gesagt hättest, dann wäre das Drogenpolitik, auch wenn du die nicht konkret meintest, jetzt gar nicht mit auf die Agenda gekommen. Und das ist, halte ich aber tatsächlich auch für ein riesen tolles Thema. Schlussendlich ist aber die Frage hier gerade aufgekommen, wie kommen wir denn am Ende zu einer Entscheidung? Moni hat gesagt, der TDPA ist sicherlich eine gute Adresse und ich denke, wir sollten da verschiedene Hebel ansetzen. Die Fraktion, du hast recht, Moni, die Fraktion macht es nicht alleine, aber die Fraktion ist auch ein Mittel, um Themen nach vorne zu bringen. Die Fraktion und die Zustimmung der Fraktion spielt eine große Rolle und Harald hat auch ganz entscheidend recht, wenn es von einer breiten Masse getragen wird, trägt es sich auch von alleine. Das heißt also auch eine Liquid-Feedback-Umfrage zusätzlich, welche Themen meint ihr mit einer guten Erklärung dazu und einem Link auf dieses Gespräch hier, wo jeder nachvollziehen kann, warum man das ein oder andere dazugepackt hat, wäre sicherlich ein Anfang und ich glaube auch nicht, dass so wie es da jetzt steht, das jetzt da Ende ist. Da wird ja sich sicherlich noch was dran verändern, etwas dazukommen oder auch wegfallen. Ja, und besonders sind das ja jetzt nur die Oberthemen. Also das, was eigentlich notwendig ist, muss ja erstmal definiert und auch entsprechende Vorschläge gemacht werden. Das ist ja dann richtig viel Detailarbeit notwendig ist, damit das Ganze überhaupt einfach Rückhalt bekommen kann. Jetzt müsste es aber und so viel Zeit haben wir ja eigentlich nicht. Das heißt also eben diese Kernthemen, die sollten jetzt nach vorne gebracht werden. Dafür müssen wir dann mal abwarten, dass sich eben hier im Landesverband, dass sich Gedanken gemacht werden. Ich fasse das vielleicht dann ein bisschen zusammen und setze das auf die AGÖA-Liste, dass Leute da eben mitdiskutieren können, welche Themen das sein sollten. Moni, dich bitte ich einfach mal, das in der Fraktion vorzutragen, um eben auch ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, dass irgendwer sagt, das eine Thema will ich und das andere nicht, sondern es geht darum, eben eine tragfähige, breite Masse dafür zu generieren, damit die Themen auch wirklich unterstützt werden. Und wenn wir die Themen haben, dann kommt Haralds Argument ins Spiel, dann muss es weiter ausgebaut werden. Aber ohne die Themen kann man ja eigentlich nicht weitermachen. Oder habe ich dann Denkfehler? Nee, darf ich da nochmal einen Vorschlag machen? Ihr habt da ja eine ziemliche Latte stehen. Teilweise etwas, also teilweise konkret, teilweise sehr allgemein. Man sollte das erstmal strukturieren nach, das wird sowieso von uns erwartet, dass wir das besetzen. Dann sollte man die Dinge rauspicken, wo wir wirklich jetzt schon ein Alleinstellungsmerkmal haben oder eins haben könnten, das nur nicht ausarbeiten. Und die Bereiche, in denen von außen irgendwie aufgezwungen was erwartet wird von uns, die würde ich gar nicht jetzt unbedingt so nach vorne stellen. Den Fehler haben wir nämlich, glaube ich, auch wieder im letzten Jahr gemacht, dass also da von außen andauernd losgeheult wurde, hier was machen, da was machen. Und dann haben wir uns da irgendwie in der Pflicht gesehen, ja, da müssen wir dazu jetzt auch was definieren. Also Achim, du warst bis jetzt ja relativ spät dazugekommen. Wir waren uns, man korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe, waren uns jetzt ja einig, dass am Ende ein viel kleinerer Teil ganz oben stehen muss als das, was jetzt da steht. Insofern muss das eh massiv reduziert werden, weil aus so vielen, mit so vielen Themen nach vorne zu schreiten, dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren, das können wir ja eh nicht. Ist die Frage jetzt, ob man schon so viele Arbeit heute leistet oder ob man jetzt sagt, hey, wir lassen das so stehen, von mir aus sortieren wir es auch noch ein bisschen, aber im Kern müssen jetzt ja viel mehr Leute darüber entscheiden, welche Hauptthemen nach vorne sollen. Das ist doch sowieso nur eine vorgezogene Sitzung und es fehlen auch ja das. Einige von den MDLs. Insofern würde ich meinen, warten wir das doch wenigstens erstmal ab, bis Dave und alle anderen sich das auch angeguckt haben. Ja, also ich bin der Meinung, wir haben für heute schon sehr, sehr, sehr viel gemacht und nicht, dass wir besonders fleißig waren, sondern dass wir viel weiter auch einfach nicht gehen sollten, auch nicht mehr vorfiltern sollten, auch nicht mehr sortieren sollten, sondern einfach diese Themen da stehen lassen und dann sagen, hey Leute, was meint ihr zu dem, was wir heute Abend besprochen haben. Was sollen wir ändern? Was sollen wir anders machen? Und wir haben zur Fortsetzung Zeile 51 am 3.1. schon eine ganze Menge Leute, die auch bereit und in der Lage sind zu kommen. Und an Parlamentariern stehen da eben Simone, Kai, Dietmar schon drin und vielleicht kommen da welche dazu. Gut, ich weise noch mal explizit darauf hin, da ich ja heute eine kleine Diskussion über Twitter mit Ingo darüber hatte. Ingo kann da natürlich nicht dabei sein. Ich hoffe, das ist allen bewusst. Ja, der kommt halt zur dritten Termin dann nach dem 10. dazu. Gut, ich hab's nur nochmal gesagt. Und wie eben gesagt wurde. Auch mal allgemein ciao. Und wie eben gesagt wurde, es geht ja nicht nur um die Fraktion, sondern auch speziell um den Landesverband, die AKs und die wir die BA und so weiter machen können. Derjenige, der gerade diesen blauen Text mit Beispiel von Nixus NRW da reingepackt hat, möge den bitte an der Stelle rausnehmen und eine andere Stelle setzen, damit wir nur die Themen da im Kern oben stehen ja, haben. Ja, aber ich mache ich. Krieg ich einen Link? Bernd, wenn jetzt alle gehen, es liegt nicht an dir, aber du kriegst einen linken Moment. Nein, ich habe nur einfach zu spät mitbekommen, dass die Ausladung wieder zurück geworden ist. Ja. Wie gesagt, ich bin auch von der Couch geholt worden. Also in dem Sinne, tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Das heißt übrigens Zerschlagung der Bank, nicht Zerlegung der Bank. Zerlegen ist was anderes. Macht aber auch Spaß. Ja, ich wollte den Begriff Zerschlagung da eben nicht hinschreiben. Deswegen habe ich nach was anderem gesucht, war aber auch nicht so glücklich. Eine Bröselung. Also ich nehme das jetzt mal als Auftrag mit. Ich werde das hier berichten, was wir heute Abend besprochen haben und wir werden das weiter diskutieren. Ich wäre dir dankbar dafür, Moni. Dann würde ich sagen, beendet Harald, ich wollte gerade sagen, beende ich die Aufzeichnung, aber ich habe sie gar nicht mehr wieder gestartet, nachdem ich neu reingekommen bin. Beendet Harald die Aufzeichnung und ich bedanke mich damit bei euch. Ich danke auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Moni. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.